also schneiden wir ihn ab. Das ist Spaß, das ist Spaß, also schneiden wir ihn ab. Dieses Stück heißt Taliban. Und damit herzlich willkommen bei Sachzwang FM. Leben ist Glauben, an das wir glauben. Heute Offenbarungseid, 20 Jahre nach 9/11. Disziplin, Unterwerfung. Pünktlich zum 20. Jahrestag der monströsen Terroranschläge vom 11. September 2001, die einer Kriegserklärung gleichkamen, wird die Welt abermals von beunruhigenden Nachrichten aus Afghanistan überwältigt. Wir blicken auf das traumatisierende Datum vor 20 Jahren zurück und hören Statements und Einschätzungen zur aktuellen Lage, Analysen und Kommentare. Abschließend eine kurze Geschichte der Taliban-Bewegung und ein Abgesang auf die Ära des spektakulären Islamismus. Wir starten im Jahr 2000. Immerhin brach ja ein neues Jahrhundert an, etwas, das nicht allen Menschen zu erleben vergönnt ist. Und sogar ein neues Jahrtausend. Na und? Das Internet beginnt die Öffentlichkeit zu erobern. Immerhin die größte Erfindung seit dem Feuer und dem Rad. Die Bildschirme wurden flach und immer größer. Telefonieren wurde mobil. Und dann 9/11. So wird das neue Jahrhundert also. Keine guten Aussichten. Allgemeine Schockstarre. Die monströsen Terroranschläge vom 11. September 2001 mit rund 3000 Toten, eher Massenmord und Kriegserklärung, lassen noch heute verstummen und nach Worten ringen. Die Bilder von den rauchenden und später einstürzenden Wolkenkratzern, in die vollgetankte Passagierflugzeuge gerast waren, waren nicht mental zu verarbeiten und wurden doch zum Signum des noch jungen Jahrhunderts. Wochenlang war man selbst als Zuschauer traumatisiert, starrte im Alltag auf hiesige Hochhäuser, um sich das Unvorstellbare zu vergegenwärtigen, nur um Sekunden später sich klarzumachen, dass diese Hochhäuser doch wie Legosteine wirken gegenüber den kollabierten Twin Towers in Manhattan. Beklemmenderweise war anzunehmen, dass der barbarische Terrorakt erst der Auftakt zu mehr sein sollte. Doch 20 Jahre später ist 9/11 immer noch singulär. Bilder verleiteten so manchen Feuilletonisten und arrivierten Kulturbürger zu geschmacklosem Gefasel über Medienhysterie und Symbolpolitik, Dritte Welt und westliche Arroganz, Architektur und Phallus, Geldmacht und Weltpolizei. Als wären nicht gerade 3000 Menschen verbrannt und zu Staub zermahlen worden. Am irrsten taten sich hier Karl-Heinz Stockhausen hervor, der vom größten Kunstwerk der Menschheitsgeschichte sprach, und Peter Sloterdijk, der in dem ihm eigenen pseudo-intellektuellen Flüsterton kaltschnäuzig von einem medial aufgebauschten Kleinzwischenfall raunte. Und Peter Scholl-Latour rief sogleich das Ende der Spaßgesellschaft aus, als wäre er persönlicher Pressesprecher Bin Ladens. Nur wenige, die bequemerweise schnell unter Rassismusverdacht gestellt wurden, als wäre Religion Rasse, machten sich daran, das reaktionäre und menschenverachtende Potenzial in der islamischen Ideologie zu thematisieren. Immerhin die orientalische Spielart des Rechtsradikalismus. Denn tatsächlich fehlt im Dschihad kaum ein Aspekt des Faschismus. Männerkult und Gegenaufklärung, Trachten und Ehre, soziale Demagogie und Moralismus, messianisch-autoritärer Führerkult und Anti-Intellektualismus, Tradition und konformistische Rituale, sexuelle Zwangsvorstellungen, Gewaltaffinität und Kriegsverherrlichung, das Feindbild einer westlichen Dekadenz, letztendlich fanatischer Antisemitismus. Einige wenige wie Claude Lanzmann und Henrik M. Broder fanden klare Worte für die übliche Melange aus routinierter öffentlicher Betroffenheit angesichts von 9/11 und der klammheimlichen Genugtuung so vieler darüber, dass es nun auch mal die Amis getroffen habe. Für sie war 9/11 nicht mehr als ein Startschuss für die seither zum guten Ton gehörende Islamversteherei, für einen unpolitischen Dialog der Kulturen, für volkspädagogisches Resonieren über Ethnien und Respekt, mündend in die verklemmte Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre. All das prägte nachhaltig das geistige Klima des Jahrzehnts. Ausländer hießen jetzt Migranten, Moslems auf einmal Muslime. Der Krieg gegen Afghanistan bzw. die Anschläge von 9/11 waren dann nochmal richtig für die Linke, wie soll ich sagen, Schlag in die Magengrube gewissermaßen. Ja? Weil 9/11 mit den Anschlägen von Al-Qaida in New York und Washington hat natürlich gezeigt, dass das ein völlig anderer Zusammenhang war. Auf einmal waren es nicht die Amerikaner, die von sich aus erstmal irgendwo angriffen und dann wehren sich Befreiungsbewegungen, ja, kommunistische möglicherweise, wie das in Vietnam der Fall und anderen Ländern der Fall gewesen war, mit denen sich ein Antiimperialismus, den amerikanischen Linken traditionell sehr stark verbreitet ist, gut identifizieren konnte. Hier war es ja ein völlig anderer Zusammenhang. Hier war es eine terroristische Organisation, die klar rechtsextrem, sag ich mal, in unseren Begriffen war und mit der man sich dann überhaupt nicht identifizieren konnte und die zudem noch ja eben die Anschläge in diesen beiden amerikanischen Städten verübte. Und darüber hat es halt sehr großen Streit, Debatten gegeben in der amerikanischen Linken, während Noam Chomsky beispielsweise einen modifizierten antiimperialistische Kritik an der US-Politik festhielt, die natürlich auch die Anschläge verurteilt hatte, waren eben andere, ehemals Linke wie der Christopher Hitchens zum Beispiel auf der anderen Seite, für den war eben der Radikal-Islamismus dem Faschismus vergleichbar. Noch interessanter meines Erachtens war Michael Walzer, weil der geschrieben hat für die Zeitschrift Dissent, also die der Democratic Socialists of America, und eben auch den Krieg befürwortet hat. Diese Spaltung Haltung, sozusagen, darf man sich zur Wehr setzen? Ist es ein berechtigter Krieg gegen Afghanistan? Oder ist es nur derselbe Imperialismus in neuem Gewand, sag ich mal? Dieser Streit, der war sehr stark, der hat auch die Linke tief gespalten. Und die meisten waren zwischen diesen beiden, radikaleren Positionen und waren sich unschlüssig. Was ist das denn jetzt? Also gut ist der Gegner Amerikas auf einmal nicht mehr, kann man auch nicht so sehen. Was heißt das für unsere Strategien, für unsere Politik? Was heißt das auch über die Einstellung gegenüber möglichen militärischen Aktionen? So. Und das war ein großes Problem. Und das führte auch dazu, dass die Demonstrationen gegen den Krieg Ende September, Anfang Oktober in den USA überall ganz klein waren. Also ein paar tausend Leute. Ich glaube, Ende September waren es mal 20.000 in Washington D.C. Das war auch schon der Höhepunkt. Und dann auch in New York, San Francisco, L.A. wenige Tausend. Und das ist natürlich für so ein großes Land extrem wenig. Aber diese Spaltung halt, die war nochmal besonders sichtbar. Und was eben wirklich der Punkt ist, ich habe es schon erwähnt, ist, dass der alte Antiimperialismus durch diese Anschläge von 9/11 eben herausgefordert wird, weil sich die Frontstellungen auch verschoben haben. Nach dem desaströsen Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan ist von Linken weniger Häme und offene Apologie islamistischen Terrors zu vernehmen als 20 Jahre zuvor, nach dem Anschlag vom 11. September, der den Einsatz auslöste. Eine gewisse Genugtuung über das Scheitern der Mission war dennoch vor allem aus der antiimperialistischen Linken zu hören und zu lesen. Die meisten antiimperialistischen Linken fordern auch die sofortige Evakuierung aller afghanischen Ortskräfte sowie die großzügige Aufnahme weiterer Flüchtlinge und sorgen sich vor allem ostentativ um die Lage der Frauen unter der erneuten Taliban-Herrschaft. Doch diese Solidaritätsbekundungen haben einen schalen Beigeschmack, wenn sie in ein seit Jahrzehnten weitgehend erfahrungsresistent wiedergekäutes Muster gefügt werden. Dann marschierten die Vereinigten Staaten ein und eine neue Generation afghanischer Frauen schlug sich auf die Seite der neuen InvasorInnen, um den Frauen Rechte zu verschaffen. Auch ihr Traum endete in Kollaboration, Schande und Blut. Danke für nichts, würden wieder unter die Knute der Taliban gezwungene Frauen sich wohl denken, wenn sie so etwas zu Gesicht bekämen. Natürlich ist Kritik nicht nur am schändlichen Ende des Einsatzes allzu berechtigt und notwendig. So ließen der Vorrang technologischer Kriegsführung und die auch von den westlichen Mächten zu verantwortenden Menschenrechtsverletzungen das rhetorisch beschworene zivile Nation-Building oft zum leeren Wort geraten und man paktierte mit zweifelhaften und korrupten Führungsfiguren und Warlords. Dennoch ist nicht abzustreiten, dass sich trotz des Misserfolgs des auch von seinen Grundvoraussetzungen her kritisch zu reflektierenden westlichen Nation-Building in Afghanistan Ansätze einer modernen Zivilgesellschaft entwickeln konnten. Zumindest in den Städten ist eine neue Generation vor allem junger Frauen aufgewachsen, die Zugang zu Bildung hatte und individuelle Freiheits- und Menschenrechte einfordert und sich einer rigiden Scharia-Herrschaft nicht fügen möchte. Die durch die erneute Machtübertragung an die Taliban nun in ihrer Existenz bedrohte Kultur- und Medienszene, die Menschenrechtsgruppen und NGOs mit ihren zahlreichen, mutig allen Todesdrohungen trotzenden Frauen und die an allen gesellschaftlichen Fronten kämpfenden Frauenrechtlerinnen sind großenteils aus dieser Generation hervorgegangen. Es ist bestenfalls naiv zu glauben, dies wäre ohne die militärische Entmachtung der Taliban möglich gewesen. Umso schwerer wiegt, wie schäbig diese Menschen von der westlichen Staatengemeinschaft im Stich gelassen, ja den Taliban regelrecht zum Fraß vorgeworfen werden. Diese Widersprüche blenden all jene systematisch aus, die die sich jetzt abspielende Tragödie in eine simple antiimperialistische Dichotomie pressen, um selbstzufrieden, wir haben es ja schon immer gewusst, ausrufen zu können. Die afghanischen Feministinnen kommen in solchen Äußerungen vor allem als Opfer vor, die sich von den falschen Versprechen westlicher Imperialisten verführen ließen oder werden gar noch der Kollaboration geziehen. Als der Islamische Staat 2014 das Sindschar-Gebirge überrollte im Irak mit seiner neuen Blitzkrieg-Taktik, die jetzt offenbar die Taliban in Afghanistan erfolgreich kopieren, tausende jesidische Mädchen in die Sklaverei verschleppte und unbeschreibliche Massaker anrichtete, kam dies für die, es wissen wollten, wenig überraschend. Warnungen gab es genug. Die gab es auch in Afghanistan, wo jedes Kind wusste, dass der Abzug westlicher Truppen eine de facto Machtübergabe an die Taliban war. Nur irgendwelche Politexperten in Washington und Brüssel waren anderer Meinung und auf die hörte die US-Regierung natürlich lieber, erzählten sie doch, was sie hören wollte. Nachdem bekannt wurde, was mit den Jesidinnen und Jesiden passiert war, beeilten sich überall Politiker und Prominente, irgendetwas von nie wieder zu erzählen, so wie sie es nach 1994 in Ruanda getan hatten. Was dies nie wieder wert ist, konnte man auch damals wissen. Nun führen sie es öffentlich zwischen Kabul und Kandahar vor. Die Niederlage könnte nicht größer sein. Die Geschichten aus Afghanistan sind herzzerreißend und ich höre sie auch täglich noch aus erster Hand von bekannten Kolleginnen und Kollegen aus den Camps in Griechenland, deren Freunde und Familien in Afghanistan zurückblieben. Den Fehler machten, nicht rechtzeitig zu fliehen und nun um ihr Leben und ihre Zukunft bangen. Helfen kann man ihnen nicht und es ist keine Zeit für hohle Worte des Trostes. Es ist die Katastrophe und sie ist schlimmer, als man sogar in den dunkelsten Momenten erwartet hat. Den Preis zahlen einmal mehr die Menschen, die seit Jahrzehnten nichts sind als Spielball regionaler und globaler Machtpolitik. Und doch sind sie es, die jetzt nicht aufgeben wollen. So publizierte eine Selbsthilfegruppe aus Flüchtlingen, die sich im März 2020 gründete und hauptsächlich aus Afghaninnen und Afghanen besteht, die folgende Erklärung. Should we give up again now, because the US and Europe left us alone with the barbarians? No. We will never accept that this extremism is imposed on us and the future of our children is darkened. We, the families of immigrants and far from home, are aware of the situation in Afghanistan from every moment and our hearts hurt. We never wanted the gun to win over the pen, and our only weapon is the pen. We express our most serious regrets from a distance, still for the migrants stranded in European ports. Doesn't Europe see the situation in Afghanistan? Does Europe still want to return refugees to Afghanistan? By what logic does this apply? Is Europe waiting for something worse to happen and then accept immigrants? We have learned from history how to stand up to extremism. We knew that our leaders were sold out and are corrupted, but we learn also from the history. Even few can win against a huge army as the Greeks did against Persia. We will not be silent. We refugees are now the voice of all the Afghans too, whose voice is silenced again. Even in the darkest moments as we encounter them now, fearing for family and friends who stayed behind, we will not give up. There will still be human beings who will defend humanity and freedom with strong determination until the last moment of life. And we hope every of these humans worldwide will now raise their voice and demand an end of this cruelty. Afghanistan ist wieder in den Händen der Taliban. Das ist eine Katastrophe für weite Teile der afghanischen Bevölkerung, besonders aber für Frauen. Obwohl sie unter der zwar pro-westlichen, aber dennoch ultrakonservativen islamischen Regierung weit von Gleichberechtigung entfernt waren, hatten sie in den 20 Jahren seit Entmachtung der Taliban 2001 wieder eine Reihe von Rechten errungen. Frauen konnten Schulen und Universitäten besuchen, Berufe ergreifen, Unternehmen gründen, künstlerisch und journalistisch tätig sein. Sie organisierten sich, es entstand eine Frauenbewegung, die den islamisch-patriarchalen Verhältnissen den Kampf ansagte. Künftig sind Frauen wieder Nicht-Menschen, ihnen wird Bildung verboten sein und sie dürfen nur noch voll verschleiert und in Begleitung ihres Ehemanns oder eines männlichen Blutsverwandten das Haus verlassen. In den von den Taliban eroberten Gebieten haben diese bereits Zwangsverheiratungen junger Frauen angeordnet. Die Katastrophe haben die USA und ihre Verbündeten, nicht zuletzt Deutschland, billigend in Kauf genommen. Der Rückzug ihrer Truppen, der die Menschen in Afghanistan in vollem Bewusstsein dessen, was kommt, wieder der Taliban-Herrschaft ausliefert, straft die westlichen Versprechen von Freiheit und Demokratie Lügen. Vom Verrat des Westens zu sprechen, ist nur die halbe Wahrheit. Denn es setzt voraus, der Westen habe es mit seinen Wertepostulaten ernst gemeint, wo es doch in Wirklichkeit um Macht- und Wirtschaftsinteressen ging und geht. Wenn es keinen weiteren Nutzen mehr bringt, werden diejenigen, für deren Rechte man zu kämpfen beansprucht, fallen gelassen. Sie werden Verfolgung, Entrechtung, Folter und Mord durch diejenigen überlassen, denen die Menschenrechte nicht als universell gültige Postulate, sondern als Teufelswerk gelten. Die in den vergangenen 20 Jahren errungenen Rechte könnte man als Kollateralnutzen bezeichnen. Sie waren nicht das Ziel der Intervention, aber aus einer linken, universalistischen Perspektive begrüßens- und verteidigenswert. Für die westlichen Mächte wurde der Einsatz aber zu teuer. Donald Trump, auf dessen Initiative das Rückzugsabkommen mit den Taliban im Februar 2020 zurückgeht, hat die Katastrophe politisch eingeleitet. Der praktische Vollzug erfolgte dann durch die jetzige US-Regierung von Präsident Joe Biden. Damit verhilft der Westen zum zweiten Mal in der Geschichte der Terrorherrschaft der Taliban zum Sieg, dieses Mal durch Rückzug und Appeasement. Das erste Mal war es die aktive Förderung durch die USA, Pakistan und andere Staaten, die den Taliban von 1996 bis Oktober 2001 die Macht verschaffte. Afghanistan hatte von 1978 bis 1992 eine säkulare Regierung, die mit der Sowjetunion verbündet war. Diese war autokratisch und hatte Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu verantworten, aber auch sie hatte einen kollateralen Nutzen. Sie drängte den religiös-patriarchalen Einfluss zurück und führte mit ihrer verordneten Aufklärung zu einer Verbesserung der rechtlichen Lage von Frauen. Dagegen formierten sich gewalttätige islamistische Gruppen, die von islamischen Staaten, vom Westen und insbesondere von der CIA aus antikommunistischen Motiven unterstützt wurden. Der bedrohten Regierung kam schließlich die Sowjetunion 1979 mit einem militärischen Einmarsch zu Hilfe. Es war eine der Hochphasen des Kalten Kriegs. Die von den USA und ihren Verbündeten im Rahmen dieses Stellvertreterkriegs verstärkt geförderten Dschihadisten erzwangen schließlich den Rückzug der sowjetischen Streitkräfte, deren Einsatz 1989 beendet wurde. Mohammad Najibullah, der kompromissbereite letzte säkulare Präsident Afghanistans, wurde 1992 zum Rücktritt gezwungen, die Macht übernahmen die Islamisten. Die Taliban, die sich gegen rivalisierende Islamisten gewaltsam durchsetzten, errichteten 1996 ihr brutales Regime. Die vormalige Unterstützung und Stärkung der Dschihadisten rächte sich vor allem mit den verheerenden Anschlägen vom 11. September 2001, unter anderem in New York City. Eine realistische Möglichkeit, die Katastrophe abzuwenden, gibt es kaum noch. Man wird jetzt wohl in Fortführung Trumpscher Politik mit den Islamisten verhandeln und ihnen so zusätzliche Legitimation verschaffen. Nichts gegen Verhandlungen, an denen Taliban teilnehmen, aber die müssten dann mit ihnen als Angeklagten vor einem Kriegsverbrechertribunal stattfinden. Als einzuforderndes humanitäres Minimum bleibt die bedingungslose, unbegrenzte und unbefristete Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Denn dass jetzt Menschen in großer Zahl das Land verlassen werden, um dem Allerschlimmsten zu entgehen, ist sicher. Deutschland liebäugelt mit Abschottung und Abschiebungen. Doch der Westen hat neue Fluchtgründe geschaffen und möchte sich den Konsequenzen entziehen. Auch das Appeasement von Politikern und NGOs gegenüber Islamisten hierzulande ist zu beenden. Schande über die ganze Welt für das, was ihr Afghanistan angetan habt, bringt es die afghanische Frauenrechtlerin Mahbuba Seraj auf den Punkt. Ich vertraue den Taliban nicht, also wir vertrauen die Taliban nicht und die versprechen viel, die sagen ja auch, wir werden nicht viel verändern, auch für die Frauenrechte nicht und für allgemeines Recht nicht, aber nein, Taliban ist Taliban, die sind genau dieselben wie vor 20 Jahren. Das sind alles leere Versprechungen. Und ich denke mal, Deutschland tut sich vielleicht einfach nur beruhigen und sagen, okay, ja, wir glauben denen mal. Aber die wissen ganz genau im Inneren, das wird nicht so sein. Die Menschen sind sehr, die haben Angst, die haben furchtbaren Angst. Die verstecken ihre Töchter und Mädchen alle zu Hause, weil die Taliban hat nämlich schon in Herat, die über 14, über 15 Jahre sind und nicht verheiratet sind, die werden mit den Taliban verheiratet, zwangsverheiratet. Das haben die schon gemacht und das haben die jetzt auch für andere Städte, also wie Kabul und andere Städte, vorhergesagt, dass sie das machen werden. Und eben, ich habe auch eine kleine Cousine dort in Kabul. Sie ist auch circa 18 Jahre alt und verheiratet und sie kann nicht mehr aus dem Haus, weil die haben Angst, dass sie auch zwangsverheiratet wird an einem Taliban. Weil es wohnen ja schon einige Mädchen. In Herat wurde so gut wie alle Mädchen, fast alle Mädchen zwangsverheiratet. Die kommen einfach und nehmen sich das wie ein ganz normales, wie ein Besitz, wie ein Stück Brot. Nieder mit den Taliban für die absolute Selbstbestimmung der Frauen. Wir hassen und verachten nichts mehr als diese stinkenden, ungewaschenen Menschenfresser, denen wir am liebsten mit bloßen Händen ihren Bart abreißen möchten. Wir verachten sie in Raqqa, in Afrin, genauso wie wir sie in Kabul und Masar-i-Sharif verachten. Die sogenannte kampflose Übergabe der Macht an die Taliban haben wieder nur die herrschenden Männer ausgemacht, wohl wissend, dass was für sie das kleinere Übel ist, für Frauen und LGBTIQ-Personen bedeutet, jahrzehntelang vergewaltigt, versklavt und ermordet zu werden. Die Taliban führen den Krieg gegen die Frauen und ihre Freiheit. Auch für Frauen in Afghanistan wird gelten, keine Freunde außer den Bergen. Die Befreiung der Frauen wird das Werk der Frauen sein. Erstens. Vor 20 Jahren, von einem Tag auf den anderen, waren die Zeitungen auf einmal voll von ganz frischen Afghanistan-Experten. Da las man dann erstaunt, wie viele unserer Journalisten eigentlich genau Bescheid wussten über die britischen und die russischen Eroberungen in Asien im 19. Jahrhundert. Das sogenannte Great Game, man wird sich erinnern, habe vor allem Afghanistan zum Gegenstand gehabt. Worin es bestand, hat man meistens nicht dazu geschrieben. Afghanistan war von Britisch-Indien aus gesehen das letzte indische Fürstentum. Von Russisch-Turkestan aus war es das letzte zentralasiatische. Aber beide Mächte haben, nachdem sie sich ein Bild von der Lage gemacht hatten, versucht, Afghanistan nicht erobern zu müssen und waren zufrieden, sobald man sich miteinander verständigt hatte, dass der andere es auch nicht erobert. Afghanistan war früher so gut wie nur irgendein anderer Teil der alten Welt ein ziemlich begehrtes Land, in der Geschichte der Großreiche genauso oft erobert und genauso oft Ausgangspunkt eines Großreiches wie jeder andere Teil der alten Welt. Es ging eine sehr profitable Überlandhandelsroute dadurch und es gab Agrikultur, von der man Abgaben eintreiben konnte. Man soll weniger darüber sinnieren, ob schon Alexander der Große vergeblich versucht hat, Afghanistan zu erobern. Seine Nachfolger haben da jedenfalls noch lange geherrscht, wie der griechisch-buddhistische König Menander. Die moderne Seefahrt hat aber später die Überlandroute überflüssig gemacht. Und die moderne Industrie profitiert nicht nur auf Kosten der Bauern, sondern auch ihrer königlichen und gutsherrlichen Schinder. Die moderne kapitalistische Wirtschaft hat die Reichtümer des Schah von Kabul außer Kurs gesetzt. Afghanistan sieht so aus, wie es aussieht, weil es zum Erobern zu teuer ist, wie ein richtiges Land, aber es ist nichts da zu holen. Die wenigen, die es aus Versehen einmal versucht haben, haben es schnell wieder bleiben lassen. Das ist die Pointe an dem Great Game, die unseren Journalisten anscheinend entgangen ist. Afghanistan ist nicht ein Land, das alle immer erobern wollten, aber nie erobert bekommen haben, etwa wegen der mannhaften Wehrhaftigkeit der paschtunischen Krieger oder des engen Zusammenhalts einer traditionellen Stammesgesellschaft oder wegen dem Islam. Afghanistan ist nicht das Graveyard of Empires. Das sind müde alte Klischees, totgeritten von hunderten Zeitungsschreibern. Afghanistan ist das, was alle modernen Mächte von Asien übrig gelassen haben, weil sie es nicht brauchen konnten. Zweitens, Afghanistan ist aber heute doch nicht mehr dasselbe Land wie das, das man vor 20 Jahren den Taliban abgenommen hat. Es ist nicht mehr mit den überlieferten Herrschaftstechniken eines Agrarlands zu regieren. Ein Viertel der Bevölkerung lebt in den Städten. In 20 Jahren werden es mehr als die Hälfte sein. Die Hälfte der Bevölkerung ist nach 2001 geboren. Mobiltelefone, Internet, Fernsehen werden sich nicht ohne weiteres austreiben lassen. Man darf es den Taliban ruhig glauben, dass sie diese Veränderung begreifen. Sie werden vermeiden müssen, sich die neuen städtischen Klassen schon am Anfang zu Feinden zu machen. Die Taliban haben in den letzten 10 Jahren in der Tat einige Veränderungen unternommen. Sie sind keine rein auf den paschtunischen Süden begrenzte Organisation mehr, sondern haben usbekische und tadschikische Gesichter gefunden. Sie haben außerdem begonnen, sich mit den alten äußeren Feinden gutzustellen, Russland einschließlich seiner Satellitenstaaten und China. Was ihre eigenen alten Verbündeten, die usbekischen, kaukasischen, uigurischen Dschihadisten, davon halten, mag man sich denken. Es ist aber auch eine Spaltung bereits eingetreten. Man hört von Konflikten zwischen dem paschtunischen, dem nördlichen und dem wasirischen Teil, gerade von den neuen tadschikischen und usbekischen Anführern haben sich einige dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Das wird kein leicht zu lösendes Problem sein. Die Taliban haben jetzt selbst einen bewaffneten dschihadistischen Aufstand am Hals, der vor allem versucht, ihnen die effektive Beherrschung des Landes und die Anerkennung durch die auswärtigen Mächte zu verweigern. Das ist die Ursache der paradoxen Situation, dass die Taliban jetzt auf bestimmte Weise zum Vertragspartner des Auslands geworden sind. Sie sind in gewisser Weise in der Klemme. Deswegen verhandeln sie mit Leuten wie Karzai oder mit Abdullah, der vielleicht in der Lage wäre, ein Mandat für die Bildung einer verfassungsmäßigen Übergangsregierung aus dem Ärmel zu zaubern. Es müsste einen gar nicht wundern, wenn sie sich darauf einließen. Der Zugriff auf das Guthaben der afghanischen Zentralbank hängt daran und wer weiß, vielleicht eines Tages Lieferungen für Ersatzteile für die amerikanischen Waffen, die ihnen in die Hände gefallen sind. Drittens. Es kann auch völlig anders ausgehen und die Taliban können sich entschließen, es wieder zu machen wie früher. Aber sie werden dann mit der afghanischen Gesellschaft noch grausamer umspringen müssen als damals. Man soll nicht glauben, die afghanische Gesellschaft wäre nicht in der Lage, einer Regierung entschiedene Opposition zu machen. Es ist hierzulande vielleicht nicht so bekannt, aber es gab 2009 und seither immer wieder eine massenhafte Protestbewegung gegen die gefälschte Wiederwahl Karzais und später gegen den ebenso gefälschten Sieg des jüngst davongerannten Ghani. Es gab sogar eine Solidaritätsbewegung mit den ähnlichen iranischen Protesten von 2018. Die afghanische Öffentlichkeit ist sensibel und mobilisierungsfähig. Das ist vermutlich ihr Unglück, denn darum war sie unfähig, sich mit einem Regime wie dem jetzt untergegangenen auf Dauer zu arrangieren. Die afghanischen Regierungen der letzten 20 Jahre haben sich dadurch hervorgetan, jede noch so kleine Entscheidung in Kabul zu zentralisieren. Sie sind zentralistischer als die britische Bürokratie, was eine Kunst ist. Und die Zentrale wurde natürlich von Leuten regiert, die ein gutes Geschäft aus der Regierung zu machen verstanden. Schon deswegen durften Wahlen kaum ungefälscht bleiben. Weil diese Sorte von Leuten also von den auswärtigen Mächten mehr abhängig war als von der Bevölkerung, genau deswegen geschah das, was geschah. Sobald klar wurde, dass die Amerikaner abziehen, machte jeder Kommandeur heimlich seine Sachen mit den Taliban klar, weil jeder genau wusste, dass jeder andere es auch tat. Und was an diesem Staat als einziges eine Substanz hatte, der militärische Apparat, zerbröselte innerhalb von 10 Tagen. Und zwar ehe noch die Amerikaner abgezogen waren. Und das überraschte angeblich die Beobachter dermaßen. Aber genau das ist doch der Punkt. Wenn so ein regionaler Kommandeur seinen Deal mit den Taliban macht, dann macht er ihn so früh wie möglich, wenn man noch etwas dafür bekommt. Die Dynamik ist dieselbe wie bei einer Börsenpanik. Und das hätte mit dieser afghanischen Regierung nicht anders abgehen können, wenn der politische Konflikt anders ausgegangen wäre, vielleicht, wenn die Gesellschaft ihre Präsenz auf der Straße so fühlbar hätte machen können wie im Irak oder im Libanon, wer weiß. Aber von dieser Gesellschaft war die Regierung gerade völlig isoliert, gerade durch die großzügige ausländische Unterstützung. Der Westen, hört man, ist bei dem Versuch gescheitert, die Demokratie zu exportieren. Er hat in der Tat nicht die Demokratie nach Afghanistan exportiert, sondern bloß die parlamentarische Form der Klassenherrschaft. Nur in denjenigen Gesellschaften, in denen sich eine durchschnittliche Profitrate bildet, kann man sich einbilden, das sei dasselbe. Die Demokratie dagegen bildet sich in den anderen Gesellschaften in der erbitterten Opposition zum Staat. Und sie bleibt in dieser Opposition. Sie macht sich gelegentlich fühlbar, sie greift gelegentlich nach der Macht oder schickt sich an, den Staat zu zertrümmern, aber sie kann nie selbst der Staat werden. Im Irak hat man 2010 bis 2020 eine ganze Reihe Lektionen darüber bekommen können. Die irakische Demokratie ist übrigens alles, was den Mittleren Osten seither gerettet hat davor, in den 9. Kreis der Hölle gezogen zu werden. Ist nicht Afghanistan eigentlich in einer ähnlichen Lage wie der Irak 2014? Man wird es sehen. Viertens. Wäre die afghanische Armee nicht kollabiert, wenn man zum Beispiel eine begrenzte Präsenz von ein paar tausend Leuten im Land gelassen hätte, zum Beispiel Bagram Airbase weiter betrieben hätte? Vielleicht. Aber das war ja der Punkt. Es ging bei dem Abzug nicht darum, 3.500 statt 180.000 Soldaten im Land zu lassen, sondern genau null statt 3.500. Das ganze afghanische Engagement machte die USA anfällig für Druck. Jede beliebige Regionalmacht, Russland, China, Pakistan, Iran, konnten je nach Laune in Afghanistan Schwierigkeiten machen, den Überflug, die Versorgung behindern, etc. Und mit jeder dieser Mächte hat man aber auf anderen Feldern allerhand anderes zu klären. Die amerikanische Präsenz in Afghanistan garantierte, dass in keiner anderen Frage irgendetwas Rasches geschah, während die USA beschäftigt waren, dem Iran die Taliban, China die uigurischen Islamisten, Russland die kaukasischen vom Hals zu halten. Noch verrückter, sie waren völlig abhängig von Pakistan, das nach Kräften alles tat, um ihre Feinde zu unterstützen. Und das blockierte auch noch die Wiederannäherung an Indien, das nach einem Bündnis mit den USA gegen China streben musste. Dieses Bündnis, von Obama als Pivot to East Asia angekündigt, besteht jetzt. Es hat sich mit einem Schlag der Umriss einer neuen Konstellation der Bündnisse und der neuen Konflikte enthüllt, von der Trumps ungeschickter Handelskrieg nur das erste dumpfe Grollen gewesen ist. Aber hört man, dass Joe Biden durch die anscheinende Inkompetenz des Abzugs oder durch die eiskalte Art, wie er die afghanischen Verbündeten fallen lässt, Vertrauen in der Welt verloren hat? Sind das nicht Bilder wie beim Fall von Saigon? Ich fürchte, solche Einwendungen kommen aus dem Zeitalter vor Trump. Ein Prinzip des Trumpismus, und das wird Trump lange überdauern, ist dieses: The cruelty is the point. Er hatte versprochen abzuziehen, egal was es kostet. Und er ist abgezogen, egal was es gekostet hat. Joe Biden führt der Welt eine amerikanische Regierung vor, die entschieden und völlig ohne Bedenken handelt und die nicht zögert, zu rechnen, was ihr mehr kostet, als es nützt, die sich nicht darum schert, was die Welt denkt und die keine Schande kennt und das gerne zeigt. Das hat Trump gelehrt. Man kann sich die falschen Tränen über den Untergang des Westens sparen. Der Westen ist stattdessen auf Angriffsposition gegangen. Die Umkehrung der Allianzen, die wir seit 10 Jahren sehen, ist jetzt vollständig. Die internationale Ordnung ist neu konfiguriert. Der Eskalation steht nichts mehr im Wege. Man verwechselt, was den Westen betrifft, vielleicht manchmal seine Sache mit der derjenigen Revolution, die wir seit 2009 überall ihre Schritte tun sehen, ehe sie mit aller Gewalt zurückgeschlagen wird. Das und den sentimentalen Appell an das Weltgewissen kann man sich vielleicht in Zukunft auch sparen. Solange die Taliban nicht ein neues Kambodscha veranstalten, wird man sie überall als billigeren Ersatz zur letzten Regierung willkommen heißen. Aber vorbei ist die Geschichte in Afghanistan und überall sonst noch lange nicht. Die Taliban haben Afghanistan noch nicht gewonnen. Sie haben nur den Kampf gegen die Regierung Ghanis gewonnen, die bewiesen hatte, dass sie Afghanistan nicht regieren konnte. Und die Taliban haben jetzt schon bewiesen, dass auch sie es nicht können werden. Der pakistanische Journalist Ahmed Rashid hat seit den 70er Jahren immer wieder aus Afghanistan berichtet und insgesamt 13 Jahre im Land verbracht. In der Daoud-Diktatur unter sowjetischer Besatzung im Guerillakrieg, im Chaos der Jahre nach dem Abzug der Roten Armee und schließlich unter der Herrschaft der Taliban. Im Jahr 2000, kurz vor dem Sturz ihrer Herrschaft durch die NATO-Intervention, veröffentlichte Rashid diese erste sich an ein westliches Publikum richtende, tiefergehende Geschichte des Aufstiegs der Taliban. Das Buch war unter anderem Frucht zahlreicher Interviews mit Taliban-Führern, die ihm erstaunlich bereitwillig Auskunft gaben. Gerade die Tatsache, dass das Buch kurz vor 9/11 und dem Sturz der Taliban erschien, Rashid die Bewegung also nicht rückblickend mit 9/11 als Fluchtpunkt, sondern als Gegenwartsphänomen mit damals noch offener Zukunft analysiert, erhöht bei heutiger Lektüre seinen Reiz. Die Taliban-Bewegung ist ein Produkt des langen, extrem blutigen Krieges gegen die sowjetische Besatzung 1979 bis 1989. Vor diesem Krieg herrschten in Afghanistan, wie Rashid betont, ziemlich liberale und religiös tolerante Spielarten des Islam vor und war radikaler politischer Islam als gesellschaftlich relevante Bewegung weitgehend unbekannt. In den 70er Jahren genoss Afghanistan unter jungen westlichen Touristinnen und Touristen ja sogar den Ruf eines Hippie-Paradieses. Der radikale Islamismus in Afghanistan, dessen letzte und höchste Ausprägung dann die Taliban darstellten, ist keine Rückbesinnung auf vormoderne historische Traditionen, sondern ein durch und durch modernes, neues ideologisches Phänomen, und zwar eines, das wesentlich vom Ausland her in Afghanistan implementiert worden war. Als gegen die ziemlich brutal und kulturell unsensibel auftretenden sowjetischen Besatzer, deren Herrschaft damit begann, dass sie den etwas zu widerspenstigen kommunistischen Präsidenten von einem Spezialkommando umbringen ließen und durch eine willenlose Marionette einer bedingungslos Moskau-hörigen anderen kommunistischen Organisation ersetzten, also als gegen die sowjetischen Besatzer Aufstände ausbrachen, waren die zunächst eher nationalistisch und vage antikommunistisch als dezidiert religiös motiviert. Zu einer überragenden Führungsrolle innerhalb des Widerstandes gelangten die radikalen islamistischen Kräfte erst, als die saudische Theokratie und die ultrareaktionäre pakistanische Militärdiktatur sowie hinter diesen stehend ihr großer Protektor USA die Gelegenheit nutzten, in den Konflikt zu intervenieren und mit massiver Waffen- und Geldhilfe eine schlagkräftige antikommunistische Front aufzubauen. Und in dieser antikommunistischen Front wurden von den Islamisten in der saudischen und pakistanischen Führung eben gerade die radikalsten sunnitischen Islamistenmilizen mit Milliarden Dollar und bergeweise modernen Waffen hochgepäppelt. Zu Zehntausenden schleusten Pakistans Militär und Geheimdienst fanatisierte Freiwillige aus Pakistan und der ganzen islamischen Welt nach Afghanistan ein, reichlich versehen mit saudischem und amerikanischem Geld und amerikanischen Waffen. Aus dem afghanischen Aufstand gegen die Rote Armee war ein internationaler Dschihad geworden, in dem ausländische islamistische Ideologen und Truppenführer eine immer bedeutendere Rolle einnahmen und den Charakter der Bewegung immer weiter radikalisierten. Es ist die Zeit, in der ein gewisser Osama bin Laden sowohl in pakistanischen als auch in amerikanischen Medien als edler Freiheitskämpfer gegen den gottlosen Bolschewismus gefeiert wird. Freilich, in diesem in weitem Maße von außen radikalisierten Stellvertreterkrieg wurde zwar das Klima geschaffen, in dem die Taliban mit ihrer Interpretation des Islam später ihren Siegeszug antreten konnten, aber sie gingen nicht direkt aus dem Krieg hervor und begannen im Gegenteil gerade als Widerstandsbewegung gegen die damals zu Macht und Reichtum gelangenden islamistischen Milizführer. Als die Rote Armee 1989 nach einem 10-jährigen Guerillakrieg, in dem etwa 15.000 Rotarmisten und 1,5 Millionen Afghaninnen und Afghanen getötet worden waren, abzogen, hinterließen sie das Land in desolatem, anarchischem Zustand. Die Zentralregierung in Kabul unter dem von den Sowjets eingesetzten Najibullah und später unter Rabbani hatte außerhalb der Hauptstadt und ihrer näheren Umgebung kaum etwas zu melden. Afghanistan war de facto in eine Reihe souveräner Stammesfürstentümer zerfallen, in denen die mit Geld, Waffen, Autos und so weiter aus Pakistan, Saudi-Arabien und den USA gemästeten islamistischen Milizführer wie Feudalherren lebten, in Palästen residierten, den bäuerlichen Massen existenzbedrohend große Teile ihrer Ernten abknüpften und ansonsten ihren neuen Status genossen. Dass die Warlords Mädchen, Jungen und junge Frauen entführten und vergewaltigten und ihre Untertanen willkürlich ausraubten, war an der Tagesordnung. Wie mittelalterliche Raubritter postierte jeder kleine Warlord an jeder Straße seine Männer, um Reisenden, LKW-Fahrern und Kaufleuten mit vorgehaltener Waffe horrende Wegzölle abzuknöpfen. Das Wirtschaftsleben kam unter diesen Umständen praktisch zum Erliegen. Die ohnehin nie sonderlich entwickelte afghanische Industrie hörte de facto auf zu existieren. Vom Usbekenführer Dostum, der in Nordwestafghanistan eine Art kleines Musterfürstentum regierte, hieß es, dass er widerspenstige Bauern mit Seilen zwischen mehrere Pferde spanne und von diesen in Stücke reißen ließe. Heute, 2019, ist dieser Dostum übrigens afghanischer Vizepräsident. In diesem postapokalyptisch anmutenden Setting sah der Aufstieg der Taliban zunächst wie eine moderne Robin Hood-Geschichte aus. In einem abgelegenen Dorf in den paschtunischen Stammesgebieten im Süden Afghanistans lebte ein armer Mann namens Mullah Omar. Er hatte im Krieg gegen die Sowjets gekämpft, war dann nach Hause zurückgekehrt und, ohne nennenswerte theologische Bildung zu besitzen, Dorfmullah geworden, hielt Predigten, brachte den Kindern Lesen und Schreiben und Weisheiten aus dem Koran bei und versammelte um sich einen Kreis frommer Bauernsöhne, die sich Taliban nannten, Koranschüler, die sich regelmäßig trafen, um im Koran zu lesen und über die düstere politische Lage zu diskutieren. Eines Tages im Jahr 1994 verbreitete sich die Nachricht, dass ein örtlicher kleiner Warlord ein Mädchen aus der Gegend entführt, vergewaltigt und umgebracht hatte. Mullah Omar und seine Gefolgsleute beschlossen, dass es genug sei und an der Zeit zu handeln. 1-2 Dutzend Männer bewaffneten sich mit alten Kalaschnikows, unternahmen einen Überraschungsangriff auf die Basis des Warlords, die sie unerwarteterweise überrannten, hängten den Warlord öffentlich an einem Panzerrohr auf und verkündeten, dass in der Gegend nun wieder Recht, Ordnung und die göttlichen Gesetze gelten würden. Aus der ganzen Region strömten einfache Leute herbei, die sich den Taliban anschlossen und Mullah Omar als einen von Gott erwählten Führer verehrten, der die Mission habe, das Chaos zu beenden, die Warlords zu beseitigen und Frieden und Recht wiederherzustellen. Die Bevölkerung einer anderen Gegend rief die Taliban zu Hilfe, als ein dortiger Warlord einen Jungen entführt und vergewaltigt hatte. Die stark angewachsenen Taliban besiegten auch ihn, befreiten den Jungen und richteten seine Kidnapper hin. Der Mythos Mullah Omars schwoll mächtig an. Die Taliban wurden in den südlichen und westlichen paschtunischen Stammesgebieten zu einer echten Volksbewegung und innerhalb von etwa einem Jahr hatten die Taliban alle Warlords im Süden und Westen besiegt und formulierten kühnere Pläne. Ganz Afghanistan erobern, es vereinen und in einen nach den Gesetzen der Scharia gerecht regierten Gottesstaat verwandeln. Einfache, gottesfürchtige Männer sollten die Gebote des Koran durchsetzen und Arm und Reich zu ihrer Einhaltung zwingen. Die großen, miteinander um die Herrschaft über Kabul und Zentralafghanistan kämpfenden Fürsten, Usbekenführer Dostum im Nordwesten, Tadschikenführer Massoud im Nordosten, Ostpaschtunenführer Hekmatyar im Osten, hatten diese neue Volksbewegung der Taliban erst überhaupt nicht beachtet und noch länger nicht ernst genommen. Als sie, sich wie eine Lawine über das Land ergießend Herat erobert und in etwas über einem Jahr den ganzen Süden und Westen des Landes unter ihrer Herrschaft vereint hatte, konnten sie sie wohl oder übel nicht mehr ignorieren, mussten ihre Kämpfe untereinander zurückstellen und in wachsender Panik versuchen, so etwas wie eine gemeinsame Abwehrfront gegen die Taliban zu bilden, die sie alle miteinander zu verschlingen drohten. Und an diesem Punkt begann man auch im Ausland auf die Taliban aufmerksam zu werden. Pakistan, das ja schon im Krieg gegen die Sowjetunion massiv in Afghanistan interveniert und eine zentrale Rolle bei der Förderung des Islamismus gespielt hatte, hatte im nach Abzug der Roten Armee ausgebrochenen chaotischen Bürgerkrieg bisher den Führer der östlichen Kilzai-Paschtunen Hekmatyar unterstützt. In Islamabad begann man, angesichts seiner mangelnden militärischen Erfolge, aber zunehmend unzufrieden mit diesem Schützling zu werden. Realistische Aussichten, dass Hekmatyar sich durchsetzen, das Land einen und eine Pakistan gegenüber loyale Regierung bilden würde, bestanden kaum. Diese auf einmal vom Himmel gefallene Bewegung der Taliban, die in Windeseile das halbe Land erobert hatte, schien wie gerufen zu kommen. Die Bewegung schien das Zeug zu haben, den Bürgerkrieg beenden, das Land vereinen und eine stabile nationale Regierung bilden zu können, die Pakistan so sehnsüchtig erhoffte, um sichere und effiziente Handelsrouten in die nach dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig und wieder zugänglich gewordenen zentralasiatischen Republiken aufzubauen und das große Projekt von Öl- und Gaspipelines quer durch Afghanistan nach Turkmenistan verwirklichen zu können. Der von sunnitischen Islamisten tief durchdrungene pakistanische Geheimdienst und sein Offizierskorps sympathisierten stark mit dem sunnitischen Fanatismus der Taliban, und ihre rabiat antischiitische und anti-iranische Haltung war Garant dafür, dass der Iran, Pakistans großer Rivale um Einfluss in der neuen zentralasiatischen Staatenwelt, nach einem Sieg der Taliban in Afghanistan nichts mehr zu melden haben würde, wo er bisher durch Protektion der schiitischen afghanischen Minderheit der Hazaras Einfluss zu gewinnen suchte. Aufgrund der scharfen anti-iranischen Haltung der Taliban waren auch die USA ihnen damals gewogen und gaben Islamabad grünes Licht, sie zu unterstützen. Pakistan begann von Hekmatyar abzurücken und sich bald ziemlich offen zum Protektor der Taliban aufzuschwingen. Die pakistanisch-afghanische Grenze wurde geöffnet für den Zustrom internationaler Freiwilliger für die Taliban, für Schmuggelgeschäfte, für den Import von Waffen und Ausrüstung und schließlich lieferte Pakistan den Taliban direkt moderne Waffen, Munition, Lebensmittel, Treibstoff und unterstützte die Bewegung finanziell mit hunderten Millionen Dollar. Später, als die Taliban den Großteil Afghanistans erobert hatten, wurde ein großer Teil ihres Budgets direkt aus der pakistanischen Staatskasse gezahlt. Saudi-Arabien schloss sich an und unterstützte die Taliban politisch und finanziell. Gleichzeitig forcierten der Iran, Russland und Indien die Bildung einer vereinten Anti-Taliban-Front aus den verbliebenen Warlords, die sie ebenfalls mit Geld und Waffen unterstützten. Aber derweil geriet der Vormarsch der Taliban ins Stocken. Ihre Expansion war rasant verlaufen, solange sie sich in den paschtunischen Stammesgebieten des Südens und Ostens bewegten. Als sie ihre Herrschaft dort konsolidiert hatten und zum Angriff auf Kabul, Zentral- und Nordafghanistan übergingen, gerieten sie in kulturell fremde, ihnen stark feindselig gegenüberstehende Gebiete. Im Westen beachtet man ja oft nicht, dass Afghanistan ein Vielvölkerstaat mit kulturell komplett verschiedenartigen Regionen ist. Die Hazaras, Usbeken oder Tadschiken des zentralen und nördlichen Afghanistan waren den Paschtunen des Südens und Westens kulturell kaum näher, als es meinetwegen Spanier und Engländer einander sein mögen. Die Taliban waren eine fast rein paschtunische Bewegung. Die allermeisten von ihnen kamen aus armen, unterentwickelten Dörfern und waren nie aus ihrer Region herausgekommen. Als sie jetzt in die nicht-paschtunischen Gebiete Mittel- und Nordafghanistans vorstießen, kamen sie als brutale Eroberer in eine Gegend, deren Sprachen sie nicht verstanden und deren Kultur ihnen fremd war. Angesichts seines multiethnischen Charakters war Afghanistan bisher immer in einer lockeren, föderalen Weise regiert worden, mit ziemlich weitgehender Autonomie der einzelnen Landesteile. Die Taliban, hierin eine ideologisch durchaus moderne Bewegung, vertraten nun aber einen gesamtafghanischen Nationalismus, den Gedanken einer allmächtigen gemeinsamen nationalen Führung und eines Staates, in dem alle Clan- und Stammesstrukturen aufgelöst sind, zugunsten eines einheitlichen, für alle verbindlichen, vermeintlich göttlichen Rechts. Tatsächlich war ihr afghanischer Nationalismus aber eben ein großpashtunischer Nationalismus, in dem Paschtunen nahezu alle Führungsposten einnahmen und alle anderen Ethnien sich unterwerfen oder untergehen konnten. Eine solche Unterwerfung war für die mittel- und nordafghanischen Ethnien umso unerträglicher, als die paschtunischen Stammesgebiete die ärmsten und unterentwickeltsten Teile des ganzen Landes waren. Aus Sicht der Usbeken oder Tadschiken waren diese paschtunischen Eroberer eine Barbareninvasion, die ihrer wesentlich moderneren, städtisch geprägten Kultur mit völliger Verständnislosigkeit und Feindschaft begegnete. Die Kultur im Norden war säkularer, die Stellung der Frau viel höher, westliche Einflüsse viel stärker als in den paschtunischen Stammesgebieten. Es war ein Schock für diese Bevölkerung, als die Eroberer sie zwangen, die Frauen aus der Öffentlichkeit zu verbannen, jede moderne Schulbildung abzuschaffen, Musik und Fernsehen aufzugeben und sich öffentliche Verstümmelungen und Hinrichtungen von Leuten anzuschauen, die gegen irgendeines der abstrusen Sittlichkeitsgebote der Taliban verstoßen hatten. Je weiter nach Norden die Taliban kamen, desto mehr schlug ihnen Hass und erbitterter Widerstand entgegen. Es gelang ihnen schließlich, Kabul zu erobern, und Mullah Omar, angetan mit dem angeblichen Mantel des Propheten, zum Emir von Afghanistan auszurufen. Aber erst nach monatelangen harten Kämpfen, bei denen mehr Taliban fielen als bei ihrer gesamten Eroberung des Südens und Westens. Als sie Mazar-i-Sharif im Norden eroberten und der Bevölkerung ihre wahnwitzige Interpretation der Scharia aufzwangen, löste das einen Volksaufstand aus, bei dem die gesamte Taliban-Besatzung niedergemetzelt wurde, wofür sich die Taliban nach Rückeroberung der Stadt mit einem tagelangen Massaker an den nicht-paschtunischen Ethnien der Stadt revanchierten. Der Vernichtungskrieg, den die Taliban gegen die schiitischen und von ihnen somit als Ketzer betrachteten Hazaras führten, nahm genozidale Züge an. Rashids spannende, anschauliche Erzählung vom Aufstieg der Taliban macht deutlich, dass deren Herrschaft auch vor 9/11 auf wackeligen Beinen stand. Einmal wegen ihrer brutalen Besatzerallüren gegenüber der Bevölkerung des Nordens, ihrer Unfähigkeit, einen Vielvölkerstaat zu regieren, die dazu führten, dass ihre Herrschaft in der Nordhälfte Afghanistans immer nur auf nackter Gewalt basierte und ständig mit Aufständen und Guerillakrieg konfrontiert war. Das rächte sich dann 2001 nach Beginn der NATO-Invasion, als Anti-Taliban-Milizen im Norden tausende gefangene Taliban als Vergeltung folterten und massakrierten. Zweitens stand die Herrschaft der Taliban bis 1999, 2000, 2001 auf tönernen Füßen wegen ihrer totalen Unfähigkeit, das Land ökonomisch wieder aufzubauen. Ja, die landwirtschaftliche Produktion sowie Kleingewerbe und Kleinhandel auf regionaler Ebene erholten sich, nachdem die Taliban die Warlords verjagt, das Land wieder geeint, die willkürlichen Plünderungen und Zölle beseitigt hatten. Aber so etwas wie eine Industrie- und Infrastrukturpolitik, um irgendwelche Güter zu produzieren, mit denen man Auslandshandel betreiben könnte, gab es nicht. Die Staatskasse des Taliban-Regimes bestand aus Schachteln voller Dollarscheine unter dem Bett Mullah Omars, aus denen man sich nach Bedarf bediente. Für Waffen, Munition, Fahrzeuge, überhaupt alle Importgüter sowie Devisen blieb man völlig abhängig von milden Gaben aus dem Ausland. Und eben damit sah es bald mau aus, angesichts der völligen internationalen Isolierung, in die die Taliban sich, einmal an die Macht gelangt, schnell begaben. Viele Feinde hatten die Taliban in der Region von Anfang an, zuallererst den Iran. Der Iran hasste die radikal antischiitischen, von Pakistan aufgebauten Taliban seit ihrem ersten Auftreten und unterstützte ihre Feinde. Als die Taliban den Norden eroberten, die vom Iran unterstützten schiitischen Hazaras abschlachteten und in Mazar-i-Sharif iranische Diplomaten erschossen, riss Teheran aber der Geduldsfaden. Der Iran konzentrierte eine 250.000 Mann an der Grenze und drohte, in Afghanistan einzumarschieren und die Taliban auszulöschen, wovon man sich schließlich nur durch eine diplomatische Offensive Pakistans abbringen ließ. Und auch zu Pakistan kühlte das Verhältnis sich stark ab, als sich herausstellte, dass die Taliban die pakistanische Hilfe zwar gern angenommen hatten, aber gar nicht daran dachten, dann als gehorsame pakistanische Vasallen zu regieren. Das saudische Königshaus, das die Taliban zunächst unterstützt hatte, brachte Mullah Omar gegen sich auf, als er den saudischen König beleidigte, die Ausweitung der islamischen Revolution auch auf Saudi-Arabien proklamierte und den saudischen Multimillionär Osama bin Laden aufnahm, dem der saudische König die Staatsbürgerschaft entzogen hatte, als bin Laden zum Kampf gegen das US-treue Königshaus von Saudi-Arabien aufrief. Und auch die USA wandten sich 1998 offen gegen die Taliban. Von 1994 bis 1997 war Washington den Taliban durchaus gewogen gewesen. Einerseits, weil sie ein verlässliches Bollwerk gegen den Iran darstellen würden. Andererseits, weil die Taliban sich offen zeigten, gegen eine angemessene Gebühr den Bau einer Öl- und Gaspipeline des amerikanischen Energiekonzerns Unocal quer durch Afghanistan zu akzeptieren, um damit Turkmenistan und Pakistan zu verbinden und Turkmenistan mit seinen großen Reserven von Russland zu lösen, dessen Pipelines Turkmenistan bisher zum Export hatte mit benutzen müssen. Zu den extremen Menschenrechtsverletzungen der Taliban und ihrer völligen Entrechtung der afghanischen Frauen meinte man im amerikanischen Außenministerium sinngemäß: Nun ja, andere Länder, andere Sitten. Dann verspielten die Taliban sich aber die Gunst der Amerikaner. Als Osama bin Ladens Al-Qaida den Heiligen Krieg gegen die USA proklamierte und in Afrika verheerende Anschläge gegen zwei US-Botschaften organisierte, forderte Washington dringend Bin Ladens Auslieferung. Die Mullah Omar mit dem Verweis auf die Gesetze der Gastfreundschaft verweigerte. Zweitens bildete sich in den USA eine breite zivilgesellschaftliche, von weiten Teilen des liberalen Bürgertums unterstützte Protestbewegung gegen die Entrechtung der afghanischen Frauen und die Unterstützung der Taliban durch Pakistan und die USA. Eine Bewegung, die für Bill Clinton und seine demokratische Partei, die sowieso unter der Lewinsky-Affäre wankte, sehr peinlich und unangenehm wurde. Und drittens kam der Bau der Unocoal-Pipeline keinen Schritt voran. Unter diesen Bedingungen schwenkten die USA schließlich um, distanzierten sich ab 1998 offen von den Taliban und näherten sich sogar etwas deren Erzfeind Iran an. Abgesehen von Pakistan, das die Taliban aber auch nur noch halbherzig unterstützte, hatte Mullah Omar Ende der 90er Jahre keinen internationalen Verbündeten mehr. Nach der Lektüre von Rashids Buch scheint einem sehr zweifelhaft, dass das Taliban-Regime selbst ohne 9/11 sich noch sehr lange hätte halten können. Neben einem Abschnitt über die innerafghanische Geschichte der Taliban-Bewegung und einem über das weltpolitische Spiel um ihre Unterstützung oder Bekämpfung gibt es auch einen Abschnitt über die innere Struktur des Taliban-Regimes an der Macht. Besonders interessant sind dabei die Ausführungen über die Wirtschaft der Taliban. Das Taliban-Regime hatte nach Rashid im Wesentlichen drei finanzielle Standbeine. Erstens die massive Auslandshilfe, vor allem Pakistans, aber auch Saudi-Arabiens, durch die zeitweise der Großteil des Taliban-Budgets gedeckt wurde. Zweitens Anbau und Verkauf von Drogen. Die Taliban ermunterten die Bauern in ihrem Machtbereich offen, ihre Produktion auf Mohn zu konzentrieren, aus dem Heroin für den Verkauf ins Ausland gewonnen wurde. Afghanistan wurde unter den Taliban zum größten Opium- bzw. Heroinproduzenten der Welt und jeder Bauer musste einen beträchtlichen Teil des Ertrages an die Taliban abliefern. Trotz dieser Abgaben war der Mohnanbau auch für die Bauern lukrativ, die damit durchaus zu bescheidenem Wohlstand kommen konnten. Die Bauern, zumindest der paschtunischen Gebiete, die den von den Taliban geschaffenen Frieden und die guten Einnahmen aus dem Opiumhandel genossen, standen mehrheitlich loyal auf der Seite des Regimes. Im Gegensatz zur Stadtbevölkerung, die bisher vor allem von UN-Hilfslieferungen gelebt hatte und unter der nach der Vertreibung fast aller internationaler Hilfsorganisationen durch die Taliban eine Hungerkatastrophe ausbrach. Und drittens lebte das Taliban-Regime vom Schmuggel von und nach Pakistan und Zentralasien durch eine Schmugglermafia, der die Taliban im Gegenzug für Beteiligung am Gewinn freier Hand gab, pakistanische oder turkmenische Märkte mit quer durch Afghanistan geschmuggelten Billigwaren zu überschwemmen. Eine irgend nennenswerte industrielle Produktion gab es unter der Taliban-Herrschaft nicht. Die Klassenbasis des Taliban-Regimes war damit eindeutig kleinbürgerlich. Paschtunische Bauern, Kleinhändler und die Schmugglermafia standen auf der Seite der Taliban, während die minoritäre Stadtbevölkerung ihnen überwiegend feindselig gegenüberstand. Und in den Gebieten der ethnischen Minderheiten Mittel- und Nordafghanistans sowieso fast alle Schichten. Ein überaus interessantes, informatives und spannend zu lesendes Buch, gerade angesichts der traurigen Aktualität durch den Sieg der Taliban im Kampf gegen die NATO-Truppen und die Kabuler Regierung und angesichts des Abzugs der internationalen Truppen und der Rückkehr der Taliban an die Macht. 1979 wurde der Islam endgültig zum Dauerthema in der Tagesschau. Am 1. Februar des Jahres landete in Teheran ein Jumbojet, dem ein alter Mann entstieg. Hunderttausende Iraner säumten die Straßen und zogen zum Flughafen. Millionen erwarteten ihn sehnsüchtig. Noch am selben Tag drohte er in einer Rede der vom Schah eingesetzten Regierung. Eine Woche später hatte er die Macht im Land übernommen. Das ernste und dauerstrenge Gesicht Khomeinis mit Bart und schwarzem Turban wurde emblematisch. Die iranische Revolution endete in der sogenannten Islamischen Republik und als Dauerstörfall der Weltpolitik. Und der Islam war plötzlich international zur politischen Kategorie geworden. Ein Phänomen, das auch noch nach über 40 Jahren vor allem Irritation, Befremden und Ratlosigkeit im Westen auslöst. Mit Khomeini, den unheimlichen jubelnden Massen und der Islamischen Republik Iran fing es allerdings nur an. Das Jahr 1979 brachte im Nahen und Mittleren Osten Ereignisse, deren Auswirkungen weltweit zu spüren sind, längst auch in den westlichen Gesellschaften. Die üblichen symbolträchtigen Jahreszahlen davor und danach, also 68 mit seiner kulturellen Ausstrahlung und 89 mit seinem historischen Großereignis, dem Ende der Sowjetunion und des Kalten Kriegs, verstellen mit ihrer so schlüssig erzählbaren Kohärenz den Blick auf die scheinbar disparaten und entfernten Ereignisse des Jahres 1979. Dabei betreffen deren Folgen uns längst unmittelbar und vor allem durchweg negativ. Nach dem Sturz des Schahs und dem rasanten Aufstieg dieses sehr ungewöhnlichen Medienstars Khomeini wurde im März 1979 als Folge des Camp David-Abkommens vom Vorjahr der ägyptisch-israelische Friedensvertrag geschlossen. Im Juni übernahm Saddam Hussein endgültig die Macht im Irak. Ende November schließlich drangen einige wenige verwirrende Informationen über die Besetzung der großen Moschee in Mekka an die internationale Öffentlichkeit. Ein Ereignis, das zudem erst von der Besetzung der US-amerikanischen Botschaft in Teheran überdeckt wurde und dann am Ende des Jahres vom sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Und so wie der revolutionäre Beginn des Jahres 79 im Iran auf die antiimperialistischen Träume von 1968 zurückverwies, war mit der Fahrt der russischen Panzer nach Kabul unwissentlich der Weg nach 1989 eingeschlagen worden. Die Phänomene und Ereignisse des Jahres 79 sind nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sie haben ihre Entwicklungsgeschichte. Doch Erscheinungen treten irgendwann an die Oberfläche und sind plötzlich weltweit zu sehen. Sie verdichten sich, durchdringen sich gegenseitig und schaffen so eine neue Realität. Was sich im Jahr 1979 ereignisgeschichtlich zusammendrängt, auf den Fernsehbildschirmen erscheint, gewinnt ein Eigenleben, wird in anderer Art und Weise plötzlich wirksam. Im Jahr 79 hat sich die Welt verändert. Hier beginnt der Siegeszug des politischen Islam. Dieser ist 40 Jahre lang von Erfolg zu Erfolg geeilt. Er hat nur auf einem Feld verloren, damit sein eigentliches Ziel verfehlt, einen Gottesstaat zu errichten. Die Islamische Republik Iran ist das nicht geworden. Die Machtpolitik und Korruptheit ihrer Führungsschichten sind sehr nahöstlich weltlich. Auf sunnitischer Seite steht dagegen neben blutgetränkten Kleinkalifaten und den Taliban der monumentale Schrecken des Islamischen Staats. Um das als Ermutigung zu verstehen, muss man wirklich Dschihadist sein. Und wie islamisch sich große und kleine Nahostführer wie Recep Tayyip Erdogan auch immer gerieren mögen, letztlich ist es ihm um sich selbst zu tun. Der politische Islam beherrscht allerdings Köpfe und Gedanken. Er hat die Wahrnehmung von hunderten Millionen Menschen geformt und furchtbare gesellschaftliche Realitäten geschaffen. Er hat das Leben unzähliger Menschen ruiniert. Er hat der Welt die Kopftuchdebatte beschert und die Neuerfindung der Sklaverei. Er hat Menschen dazu angestiftet, sich und andere in die Luft zu sprengen, sich foltern zu lassen und andere zu foltern. Der Islamismus schien ein Ausweg aus schlimmen Zuständen und war ein Weg in geradezu Unmenschliche hinein. Der politische Islam ist, kurz gesagt, eine sehr erfolgreiche Ideologie. Und wie andere erfolgreiche Ideologien der Moderne wirkt er auch untergründig. Es hat etwas mit den Ereignissen des Jahres 79 und deren langfristigen Auswirkungen zu tun, dass heutzutage eine Partei wie die AfD im Bundestag und allen deutschen Landesparlamenten sitzt, dass Islamkritiker hoffentlich bald ein Ausbildungsberuf wird und dass republikweit Weihnachtsmärkte zu Festungen ausgebaut werden. Das Jahr 1979 erklärt, warum 40 Jahre später Betonquader deutsche Fußgängerzonen verbarrikadieren und ein anonymer Provokateur auf diese Poller in der Wiesbadener Fußgängerzone zum Weihnachtsmarkt immer dieselbe Phrase kritzeln konnte. Wegen Islam. Wohlgemerkt nicht wegen des Islam. Womit die Aussagekraft des Ganzen kaum bestritten werden kann. Denn sie stimmt ja, die Talkshow-Weisheit von dem Islam, den es gar nicht gäbe. Islam ist immer genau das, was man daraus macht. Und seit 1979 wurde aus Islam ziemlich viel gemacht. Wegen Islam sind in den vergangenen 40 Jahren unzählige Menschen gestorben, ist Ungeheuerliches passiert, dem man selbst in den Mentalapokalypse geneigten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts im Westen nur wenig Eintretenswahrscheinlichkeit zugebilligt hätte. Damals begann man auf den Atomtod zu warten oder aber auf den Untergang der Welt durch Ronald Reagan oder das Waldsterben. Dass jedoch Ereignisse, die irgendwo fern im Nahen Osten stattfinden, ein Krieg in Syrien etwa, eines Tages Einfluss auf den Zusammenhalt Europas oder die Innenpolitik der Bundesrepublik haben könnten, wäre damals dem Publikum völlig absurd vorgekommen. Unsere eigene Weltwahrnehmung hat sich verändert. Wir bemerken das gar nicht mehr. Als im Februar 1993 Islamisten zum ersten Mal versuchten, das World Trade Center zum Einsturz zu bringen, zeigte der Filmbericht der ARD-Tagesschau altbekannte Bilder. Menschen in Panik, Sirenen, aufgelöste Augenzeugen, Qualm dringt aus einem Untergeschoss. Einer der Augenzeugen sagt beiläufig, das habe ausgesehen wie eine Bombenexplosion. Die Rede ist jedoch nur von einem möglichen Unfall. Während des ganzen Berichts taucht nicht die Ahnung davon auf, es könne sich um einen Anschlag handeln. Tatsächlich war von einer Autobombe erst am Folgetag die Rede. Heutzutage, fast 30 Jahre später, wäre die Wahrnehmung genau umgekehrt. Nach den ersten Bildsequenzen dächte man unweigerlich an islamistischen Terror. Dass es auch noch Unfälle auf der Welt gibt, wäre erst zu erweisen. Es ist genau diese Änderung unserer Wahrnehmung, für die das Jahr 1979 die Erklärung liefert. 1979 hätte der Schrei Allahu Akbar in einem Kino oder auf einem Volksfest vielleicht Gelächter ausgelöst. Heute sorgt er für Panik. Ayatollah Khomeini war ein alter Mann, als er 1979 in den Iran zurückkehrte. Geboren war er 1902. Als junger islamischer Kleriker war er schockiert von der verordneten Säkularisierung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg. So wie Atatürk in der Türkei sorgte auch der Vater des späteren letzten Schahs, Reza Khan, im Iran für eine autoritäre Modernisierung von oben. Khomeini beklagte bereits in den 30er Jahren, dass Frauen nun nicht mehr den Schleier tragen mussten, und in den 60er Jahren wurde die Reform der Scheidungsgesetze und des Familienrechts im Iran sein Angriffsziel. Der Kern des politischen Islam ist damit bereits umrissen. Es geht, ob heute oder damals, immer wieder um dasselbe. um die Kontrolle der Gesellschaft durch die Kontrolle der Frauen, vor allem durch die Reglementierung ihres öffentlichen Auftretens. Ob ein jugendlicher Salafist in deutschen Fußgängerzonen oder der schiitische Kleriker Khomeini im frühen 20. Jahrhundert im Iran, der politische Islam hat manische Fixierungen und bewegt sich in einem Käfig, aus dem er nicht heraus kann. Die Widersprüche, die daraus entstehen, kann man für eine Weile durch Dynamik überspielen. Es ist im Grunde das Prinzip des Schulhofschlägers. Das zeigt die Geschichte der Islamischen Republik sehr deutlich. Man brüllt, man tobt, man zeigt der Welt die Faust und die meisten weichen ja auch zurück. Und plötzlich tragen feministische Politikerinnen auf Staatsbesuchen im Iran ein Kopftuch. Oder es gibt keinen Wein mehr beim Staatsbankett für iranische Besucher. Aber irgendwann ist die Schulzeit vorbei, man wird älter und der Lack ist ab. Längst funktioniert das Gebilde Islamische Republik nur noch leidlich. Spätestens mit den grünen Protesten von 2009 war klar, dass das Regime die iranische Jugend verloren hat. Das große Problem der Islamisten mit der Demokratie ist unlösbar. Und darin liegt auch der Grund für das Dauerscheitern all der vermeintlich moderaten oder technokratischen Islamisten von der Art der Muslimbrüder. Entweder sind sie richtige Islamisten, dann können sie sich nicht menschengemachten Gesetzen beugen, oder sie tun eben das und dann stellt sich die Frage, ob sie überhaupt noch Islamisten sind. Göttliche Gesetze, die qua Abstimmung verändert werden können, sind per Definitionem keine göttlichen Gesetze mehr. Das ist der inhärente Widerspruch zwischen politischem Islam und Demokratie. Wobei es im Fall der Scharia, des islamischen Gesetzeskorpus, in allen islamisch geprägten Staaten bezeichnenderweise vor allem um die Beibehaltung der entsprechenden Personenstands- und Familiengesetzgebung geht. Alles dreht sich um das Geschlechterverhältnis. Der Islamist kann nicht anders. Khomeini betrat mit seiner Staatsgründung Neuland. Die Islamische Republik Iran war alles andere als traditionell schiitisch. Und sein Programm der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten war die Neuerfindung einer theologischen Diktatur in der Moderne. Khomeini war ein sehr spezieller Führertypus. Das hat seine Faszinationskraft ausgemacht. Er war ein Messias. Was er geschrieben hat, ist eher konventionell. Er hat vor der jüdischen Weltherrschaft gewarnt. Er mochte keine Unterhaltungsmusik, kein Kino und träumte von einer weltweiten islamischen Regierung. Wirft man einen Blick in Khomeinis Schriften, dann irritiert der unbedingte Wille noch zur Regelung der letzten intimen Details menschlichen Zusammenlebens. Khomeini hat sich manisch Gedanken über Sauberkeitsvorschriften gemacht oder über die Tiefe des Eindringens der Eichel in Körperöffnungen zu diversen Anlässen. Man mag das nun soziologisch interpretieren, religiös oder psychoanalytisch. Er war als unbarmherziger Verkünder eines Gottesstaats scheinbar aus der Zeit gefallen und doch zeitgemäß. Er war sehr 20. Jahrhundert. Kein halbes Jahr, nachdem Khomeini in Teheran gelandet war, inszenierte Saddam Hussein, der sich gerade zum Präsidenten befördert hatte, im Juni 79 ein denkwürdiges Schauspiel. Es war eine Machtübernahme in Form eines Tribunals. Saddam hatte den Irak bereits seit Jahren de facto regiert. Nun war der Zeitpunkt für klare Verhältnisse gekommen. Das historische Ereignis wurde mit einer Videoaufzeichnung dokumentiert, die selbst schon wieder Herrschaftsmittel war. Funktionäre, die sie später sahen, stellten keine Fragen mehr. Saddam Hussein raucht demonstrativ eine Zigarre, vermutlich eine der Zigarren, die er von einem Kameraden aus Kuba, der Legende nach, immer geschickt bekam. Saddam sitzt auf einem Podium, vor ihm im dicht gedrängten Saal die oberen Kader der Baath-Partei. Ein prominentes Parteimitglied bekennt sich am Rednerpult des Verrats und der Verschwörung schuldig und liest die Namen der Mitverschwörer vor, während Saddam genüsslich an seiner Zigarre schmaucht. Die Aufgerufenen müssen sich durch die Sitzreihe zwängen. Am Saalausgang werden sie abgeführt. Irgendwann beginnen Einzelne aus dem Publikum der verängstigten Funktionäre, Saddam hysterisch zu lobpreisen. Er zieht an seiner Zigarre. Immer mehr werden abgeführt. Schließlich wird er die halbe Partei abgeurteilt haben. Der Schlussakkord der Inszenierung machte deutlich, dass Saddam Hussein seinen totalitären Lehrmeistern des 20. Jahrhunderts ebenbürtig war. Wer die Säuberung überstanden hatte, durfte im Anschluss seine Loyalität praktisch beweisen, indem er sich umgehend an der Erschießung der Verräter beteiligte. Saddam Hussein verkörperte so ziemlich das genaue Gegenteil von Ayatollah Khomeini. Khomeini war das Alter, die vermeintliche Tradition, die Religiosität in Person. Zumal im Westen galt Khomeini zu diesem Zeitpunkt geradezu als Verkörperung des Islam. Saddam dagegen wollte immer jung sein, ein viriler Mann mit schwarzem Haar und prachtvollem Schnurrbart, ein Führer und kein Messias, ein Araber, kein Perser. Wo Khomeini auf Religion hielt, vertrat Saddam das Modell des arabischen Nationalismus. Als im März 1979 der ägyptisch-israelische Friedensvertrag unterzeichnet wurde, sah er seine große Chance gekommen. Hatte Ägypten früher mit Gamal Abdel Nasser die unangefochtene Führungsrolle bei den panarabisch gesinnten Ländern und Bewegungen inne, schuf der als Verrat gebrandmarkte Entschluss seines Nachfolgers Anwar al-Sadat, auf Israel zuzugehen, für Saddam den Raum, sich nun selbst als der große säkulare arabische Führer zu etablieren. Die sehr direkte Folge der Machtübernahme Saddam Husseins war rund ein Jahr später, im September 1980, der Angriff auf den durch die Revolution vermeintlich geschwächten Iran. Saddam hatte von einem Blitzkrieg geträumt, so wie vor ihm schon einmal ein anderer Führer. Statt mit einer Siegesparade binnen Jahresfrist in Bagdad zu enden, dauerte der Krieg fast die ganzen 80er Jahre hindurch an. In seinen Dimensionen war der erste Golfkrieg für die beiden Länder mit den europäischen Weltkriegserfahrungen vergleichbar. In der Form der Kriegsführung war er zudem wie ein bitterböses Nachspielen dieser Weltkriege. 1 Million Tote, Panzerarmeen, Raketenangriffe auf die Hauptstädte und schließlich Giftgas. Kanan Makia, Autor des Buches Republic of Fear, hat darauf hingewiesen, dass die bevorzugten Waffen der beiden Gegner sehr symbolisch waren. Saddam benutzte Giftgas und mit dieser Waffe transportierte er die Grundbotschaft seiner Herrschaft: Angst. Khomeini griff auch auf eine Erfindung des Ersten Weltkriegs zurück, menschliche Angriffswellen vor Maschinengewehre laufen zu lassen. Ein alter Mann und eine opferbereite Jugend. Khomeini schickt eine ganze Generation Iraner in den Tod. Sein Herrschaftsmittel war der Glaube. Im ersten Golfkrieg setzte Saddam schließlich Giftgas gegen die kurdische Zivilbevölkerung ein und Khomeini ließ als Greis, der scheinbar nie sterben wollte, am Ende dieses Kriegs noch massenhaft gefangene Oppositionelle hinrichten. Der Nahe Osten hatte Kriege und Aufstände vor 1979 gesehen, aber jetzt erst kamen die Killing Fields. Dieser oft vergessene oder verdrängte erste Golfkrieg stabilisierte die Herrschaft Khomeinis im Iran erst zu einer monolithischen Diktatur. Ohne diesen Krieg wäre die Islamische Republik nicht das geworden, was sie die folgenden Jahrzehnte hindurch gewesen ist. Gleichzeitig bedeutete das militärisch ergebnislose Ende der Schlächtereien 1988 auch das Ende der Träume Khomeinis vom revolutionären Gottesstaat. Für Saddam Husseins Führerstaat war das ergebnislose Ende des Kriegs noch verheerender. Von der geschundenen irakischen Bevölkerung ganz zu schweigen. Saddams quälend langsamer Niedergang war zugleich der Abgesang auf den Panarabismus und das säkulare Modell der großen Führer. Der Ruin des Irak ging unaufhaltsam weiter. Der erste Golfkrieg erfuhr seine Fortsetzung mit Saddams Angriff auf Kuwait. 2003 folgte der dritte Golfkrieg, der den Sturz Saddam Husseins brachte. Aber nun die lange mit Terror und Gewalt unterdrückten Konflikte im Land und in der Region erst recht aufbrechen ließ. 1979 bedeutet auch über 40 Jahre Krieg im Irak und Afghanistan, zwei Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen und Migranten in Europa. Am Ende des Jahres überschlugen sich die Ereignisse. Die Zeitgenossen wurden von der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Teheran ab Anfang November 1979 medial in Beschlag genommen. Sie war eine entscheidende Radikalisierung im Entstehungsprozess der Islamischen Republik. Man hätte es nun wissen können. Dieser Staat wird keine internationalen Regeln einhalten. Der Aggressionstrieb ist ihm wesenhaft. Die Reaktion, zumal der deutschen Politik, wird hingegen in den folgenden Jahrzehnten ein anpassungswilliges Appeasement sein. Knapp drei Wochen nach der Besetzung der US-amerikanischen Botschaft wurde im Nahen Osten ein weiterer Gebäudekomplex von einer Gruppe radikaler Ideologen in Beschlag genommen. Die Besetzung der großen Moschee in Mekka traf die Welt völlig unvorbereitet. Wer war das und was wollten diese Bewaffneten, die am Anfang Tausende von Pilgern in ihrer Gewalt hatten und erst nach zweiwöchigen Kämpfen besiegt waren? Selbst die saudischen Behörden rätselten anfangs. So neu war dieses Phänomen, dass man es praktisch gar nicht benennen konnte. Also griff man auf bekannte Denkmuster zurück. Die CIA vermutete, dass die Iraner dahinter steckten, während das Büro Khomeinis umgehend verlauten ließ, es werde sich wohl um eine perfide zionistisch-imperialistische Aktion handeln. Das erschien wohl auch dem islamistischen Mob aller Orten plausibel. In Libyen ließ Muammar al-Gaddafi die US-amerikanische Botschaft durch Studenten verwüsten. Das war ja gerade in Mode. In Pakistan brannte die US-amerikanische Botschaft nieder. Dabei hätte man die Herkunft der Besetzer von Mekka gar nicht verkennen können. Mit ihnen betrat eine neue Schreckensfigur die Bühne des 20. Jahrhunderts, der Dschihadist. Die bereits international durchmischte Gruppe von 500 radikalen Sunniten gedachte mit ihrer Aktion, den Tag des jüngsten Gerichts einzuleiten. Tatsächlich hatten sie sogar einen Mahdi in ihrer Mitte, der allerdings bereits in den ersten Tagen der Besetzung ums Leben kam. Der Anführer des Trupps, Juhayman al-Otaibi, war ein Saudi mit beduinischem Hintergrund, dessen Großvater ein Mitglied der wahhabitischen Ikhwan-Bewegung gewesen war, in deren Augen das saudische Herrscherhaus bereits in den 20er Jahren von der reinen Lehre abgewichen war. Ein junger ägyptischer Ingenieur brachte aus Mekka die gesammelten Pamphlete Otaibis nach Ägypten. Er war der Mentor der dschihadistischen Gruppe, die 1981 den ägyptischen Präsidenten Sadat bei einer Militärparade tötete. Am Ende des Jahres 1979, zur Weihnachtszeit, begann die sowjetische Invasion in Afghanistan. Noch ein Anfang vom Ende. Der unmittelbare Entschluss zur Invasion hatte vermutlich viel mit den US-amerikanischen Reaktionen auf die Krise im Iran zu tun, vor allem der Entsendung der US-amerikanischen Flotte in den Persischen Golf. Wieder einmal dachten imperiale Strategen nicht besonders weit voraus. Genauso wenig wie in den USA, als es um die Unterstützung der afghanischen Mujahedin im folgenden Jahrzehnt ging. Aus Sicht der kalten Krieger war das bloß eine Art Retourkutsche für die Niederlage im Vietnamkrieg. Dieser Teil der Geschichte ist bekannt. Zu den ersten Arabern, die 1984 nach Afghanistan gingen, um ihren Glaubensbrüdern im Kampf zu helfen, gehörte ein junger Saudi namens Osama bin Laden. Die tatsächliche Kampfkraft der arabischen Dschihadisten war eher bescheiden. Aber bin Laden knüpfte in diesen Jahren ein Netzwerk sunnitischer Überzeugungstäter, aus dem die Rekruten für seine Organisation Al-Qaida, die Basis, kamen, die sich nach dem Ende der sowjetischen Besatzung einem neuen weltweiten Kampf zuwandte. Nun ging es um den globalen Dschihad gegen den Westen. Im Rahmen der Scham-Offensive, mit der der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman die Welt von einem Wandel Saudi-Arabiens überzeugen wollte, erklärte er 2018 in einem Interview mit einem US-amerikanischen Fernsehsender, die Saudis seien normale Leute gewesen, die sich wie in irgendeinem anderen Land dieser Welt entwickelt haben, bis zu den Ereignissen von 1979. Es ist ein Zeichen für den nach außen nicht spektakulären, aber im Innern umwälzenden Wandel im Nahen Osten, das nun auch ideologisch Abstand von 1979 genommen wird. Dabei geht es nicht um geschichtliche Genauigkeit. Es war ausgerechnet der vermutlich auf Befehl des Kronprinzen zerstückelte Jamal Khashoggi, der in einer seiner Kolumnen auf dieses etwas zu geschönte Bild eines besonders offenen und liberalen Saudi-Arabien der Ära vor 1979 hingewiesen hatte. Saudi-Arabien war ein Land, in dem es in den 60er Jahren, als das Fernsehen eingeführt wurde, zu öffentlichen Ausschreitungen kam. Das Einwerfen der Schaufenster von Videoläden gehörte zu den ersten radikalen Glaubensübungen im Milieu des späteren Moscheenbesetzers Otaibi. Genauso wenig spiegeln die zurzeit so gerne als Beweis für einen anderen Nahen Osten gezeigten Aufnahmen aus den 50er, 60er oder 70er Jahren mit Minirock, Petticoats und Schlaghosen 1:1 die gesellschaftliche Realität dieser Jahre wider. Gerade in dieser Region gab es immer viel Ungleichzeitiges gleichzeitig. Umbrüche wie der von 1979 fanden deshalb statt, weil die damaligen Zustände in diesen Ländern unerträglich waren. Im Teheraner Evin-Gefängnis sind Menschen vor und nach der iranischen Revolution vergewaltigt und ermordet worden. Man sollte sich die Schah-Zeit nicht schönreden. Aber es ist bezeichnend, dass auch im Nahen Osten immer mehr auf eine gute alte Zeit, wie imaginär die nun immer sein mag, Bezug genommen wird. Eine neue Runde in einem über 40 Jahre alten Kulturkampf ist längst im Gange. Ohne das Ölgeld hätte der politische Islam niemals die Attraktivität und Dynamik besessen, die es ermöglichte, die Welt jahrzehntelang zu terrorisieren. Ein verhängnisvolles Resultat der Entwicklung nach 1979 war der Entschluss der saudischen Führung, jeden Anflug von gesellschaftlicher Öffnung abzuwürgen und eine globale Flutwelle radikaler, wahhabitischer Missionierung zu finanzieren, um sich damit die politische Ruhigstellung der Dschihadisten zu Hause zu erkaufen. Die Springflut der Petrodollars vom Golf verband sich mit dem radikalen Schick der islamisierten Revolution im Iran. Aus beidem speiste sich ein weltweiter Kulturkampf, den Islamisten lange erfolgreich geführt haben. Hier liegt ihr Terrain. Die Betonung der Differenz und Andersheit gegenüber dem Westen und sonstigen Ungläubigen ist ihr Metier. Hier können sie in Vorschriften und Strafen schwelgen und anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Seit 1979 ist in allen muslimischen Gesellschaften die Frage der obligatorischen weiblichen Kopfbedeckung zum symbolischen und realen Schlachtfeld gemacht worden. Seit damals wird an einer neomuslimischen Kultur gestrickt, die alles historisch Gewachsene verdrängen und unterdrücken will. Der politische Islam ist auch ein Phänomen der Globalisierung und ein sehr erfolgreiches, Aus dem kollektiven Bewusstsein hier wie dort war für lange Zeit die Erinnerung verschwunden, dass es in islamischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts auch Frauen ohne Kopfbedeckung und mit Röcken und Kleidern gab. Der erfolgreich geführte Kulturkampf des politischen Islam hat es zudem geschafft, im Westen den Blick darauf zu verstellen, dass es in allen muslimischen Ländern Menschen gibt, die sich seit 1979 gegen diese Kulturoffensive wehren, die universale Freiheitsrechte einfordern, sich nicht auf religiöse oder kulturelle Identitäten reduzieren lassen wollen und gegen Genitalverstümmelung oder Geschlechterapartheid kämpfen. Nur solange man diese Konflikte ignoriert, kann der Islamist seine Identität als einzige und wahrhaft muslimische behaupten. Die historischen Bilder der iranischen Revolution zeigen Massenaufmärsche ungeheurer Dimension und einen archaisch anmutenden Willen zur Macht. Im Krieg gegen den Irak waren es dann Legionen sogenannter Märtyrer, die ihr Leben für den grimmigen uralten Mann mit Turban wegwarfen. Einen größeren Gegensatz zur westlichen Welt des Jahres 1979 und des folgenden Jahrzehnts mit seiner Postmoderne hätte es kaum geben können. Damals bröckelten die intellektuellen und politischen Gewissheiten des Westens gerade. Trotzdem, oder vielmehr vermutlich genau deswegen, konnte Michel Foucault von einer politischen Spiritualität der iranischen Revolution träumen. Der politische Islam hat mit seiner rohen Entschiedenheit und Unbeirrbarkeit sofort Faszination in einer verunsicherten und vielfältiger werdenden westlichen Kultur ausgelöst. Der Kulturkampf des politischen Islam hatte immer seine Kollaborateure im Westen. Edward Saids Buch Orientalism erschien 1978, auf Deutsch 1979, und bereitete den Boden für Identitätspolitik und den faktenfreien Blick auf Diskurse. Im Grunde hätte Said schon den Begriff der Islamophobie erfinden müssen, mit dem der Islamist quasi unter Artenschutz gestellt wurde. Der einschneidende Moment kam mit der Fatwa Khomeinis gegen Salman Rushdie im Jahr 1989 und den verquälten und seltsam zögerlichen Reaktionen im Westen. Das zieht sich seit damals weiter über die diversen Karikaturenaufreger bis zu relativierenden Stellungnahmen nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo. Der Erfolg des politischen Islam ging immer mit der Diskreditierung universaler Werte einher. Wenn hier vom Siegeszug des Islamismus seit 1979 gesprochen wurde, dann ist damit weder der Untergang des Abendlandes noch eine bevorstehende Islamisierung Europas gemeint. Der Islamismus hat in dem einen Sinn seinen Krieg gewonnen, als er es fertiggebracht hat, unsere Wahrnehmung zu verändern. Sein Erfolg im Westen zeigt sich nicht zuletzt in dem Phänomen des Islamkritikers, der in so vielem das schlichte Ebenbild seines Hassobjekts ist. Der Islamismus wird auch in Zukunft nirgendwo ein Kalifat dauerhaft erobern und beherrschen. Er hat keine glorreiche Zukunft. Der politische Islam ist ein Agens der Zerstörung und der Destruktivität. Er terrorisiert, aber er wird nirgendwo gewinnen. Die Gesellschaft, die er sich erträumt, ist genauso wenig realisierbar wie der Gesellschaftsentwurf der Wiedertäufer von Münster. Allerdings wird der Islamismus der Welt noch eine Weile erhalten bleiben. Als eine sehr hässliche und eher unspektakuläre Realität. Selbst Al-Qaida ist normal geworden. Und der normale Dschihadist ist auch nur ein sehr durchschnittlicher Faschist. Er hat sehr begrenzte Interessen und ist verheerend für die Menschen, die in seinem Machtbereich leben müssen. Aber er fasziniert nicht mehr. Seine Dynamik ist Vergangenheit. Die Stärke der Islamisten war immer nur die unglaubliche Schwäche ihrer Gegner, die korrupten Zustände und unfähigen Verwaltungen. Es gibt kein ökonomisches Modell des politischen Islam, nur Verteilungsmechanismen für Beute oder Ölgeld. Und für eine gewisse Zeit kann sogar der Dschihadist etwa eine Verwaltung reorganisieren und er mag auch zunächst etwas weniger korrupt sein. So hat der Islamische Staat ja auch eine Weile lang funktioniert. Im Nahen Osten wird längst diskutiert, ob das Zeitalter der konfessionellen Konfrontation, zumal zwischen Schiiten und Sunniten, von dem der politische Islam auch immer gelebt hat, sich nun dem Ende zuneigt. 1979 war ein Generationenprojekt. Und diese Generation tritt nun ab. Man muss sich eigentlich nur die Gesichter der Führungsriege der Islamischen Republik Iran ansehen, um das zu verstehen. Sie gleichen sich auf eine seltsam unheimliche Weise. All diese teiggesichtigen Männer mit ihren Stoppelbärten, die vor allem eins ausstrahlen. Dass allein ihre Macht sie am Leben erhält. Das ist alles nicht mehr verlockend und sie haben die Jugend längst verloren. Selbst in Europa wirken die alten, seit 1979 zuhauf produzierten Bilder nicht mehr. Die erregten Menschenmassen, die Gesichter voller Hass, die brennenden Fahnen und skandierten Slogans in der geschickten Medieninszenierung der Islamisten und zumal denen der Islamischen Republik Iran. Die Mobilisierung des Mobs, eine der großen Stärken des politischen Islam, funktioniert nicht mehr seit den Protesten des arabischen Frühlings 2011 und den iranischen Protesten von 2009. Wenn Menschenmassen in den vergangenen Jahren im Nahen Osten spontan demonstriert und ihre Wut gezeigt haben, und zwar ohne, dass eine Partei oder ein großer Führer ihren Auftritt herbeigeführt und bezahlt hat, dann gleichen sich die Bilder. Es sind junge Leute, sie sind voller Wut und Hass auf ihre korrupten Politiker, auf die Zustände in ihren Ländern, auf die Verantwortungslosigkeit der Behörden und die Korruption der intellektuellen und politischen Schicht. Ideologisch wollen diese Leute in Ruhe gelassen werden und sie wollen Freiheit im persönlichen Bereich. Ob das junge Frauen und Männer im Iran sind, die gegen die Geschlechterapartheid demonstrieren und sie lächerlich machen, oder Iraker, die nicht mehr hinnehmen wollen, dass aus ihrem Boden zwar Öl gepumpt wird, der Staat es aber nicht einmal fertig bringt, etwas Trinkbares aus dem Wasserhahn tröpfeln zu lassen. Am Anfang stand die Rückkehr Khomeinis in den Iran vor über 40 Jahren. An den Endpunkt dieser Periode mag man symbolisch das Kalifat des Islamischen Staates setzen, ein Gebilde, das in seinem realen Schrecken und in seiner medialen Inszenierung so bizarr gewirkt hat, dass man es 1979 wohl nicht einmal als Stoff für einen Film brauchbar gefunden hätte. In diesen über 40 Jahren hat sich in unserer Wahrnehmung und im Geschehen des Nahen Ostens immens viel verändert. Wir stehen nun erneut an einer Schwelle. Die Welt wird 1979 hinter sich lassen. Könige in unserer Welt verbieten, was uns gefällt. Lackierte Finger brauchst du nicht zum Leben. Das ist Spaß, das ist Spaß. Also schneiden wir ihn ab. Das ist Spaß, das ist Spaß. Also schneiden wir ihn ab. Jede Religion ist gut genug zu strafen. Leben ist Glauben, an das wir glauben. Lachen gehört nicht in diese Welt. Disziplin, Unterwerfung. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Unterwerfung, Glaube und Gehorsamkeit. Heute Offenbarungseid. 20 Jahre nach 9/11. Wir haben 10 Beiträge gehört, 7 kürzere von der Redaktion Sachzwang FM, Albert Scharenberg, Udo Wolter, Thomas von der Ostensacken, Klaus Blees, Shamim Mirzai, Asyl in Not, der Redaktion Das große Tier. Dieser Beitrag war schon länger. Ebenso der von Fabian Lehr und der letzte von Oliver M. Piecher. Auf Wiederhören. Könige.